War hier Magie im Spiel? Das auch als Drudenfuß bekannte Pentagramm war ein Abwehrzauber, der böse Kräfte auf Distanz halten sollte. Noch bei Goethes Faust verwehrt es Mephisto den Eintritt in die Studierstube. Von den in der Steinzeit auftauchenden Zickzacklinien, die mit dem Rückenmuster von Kreuzottern in Verbindung gebracht werden, wird vermutet, dass sie der magischen Abschreckung dienten. Fungierte die Grabform als Schutzschild gegen böse Geister? Aber hier öffnen sich der Spekulation einmal mehr Tür und Tor. Tatsächlich gehört das Oktogon in späteren Zeiten zu den ehrwürdigsten und heiligsten Grundformen der Architekturgeschichte. Da ist der Turm der Winde in Athen, der Felsendom in Jerusalem, die Pfalzkapelle Karls des Großen in Aachen und das vom Stauferkaiser Friedrich II. In Auftrag gegebene Castel de Monte. Auch die Reichskrone der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation ist achteckig und viele christliche Baptisterien und Taufbecken sind es auch. Seit antiken Zeiten ist die Acht ein Symbol der Vollkommenheit und göttlichen Perfektion. Doch das sind Ideen, die dem Mesolithikum fremd sind. Und ob man damals schon, wie die athenischen Seefahrer, vier Haupt- und vier Nebenwinde unterschied, erscheint fraglich. Nun wird das Achteck auch auf einem achtflammigen Stern zurückgeführt. In Mesopotamien symbolisierte dieser die Sonne, aber auch die Venus. Diese, als achtzackiger Stern dargestellt, war das Symbol einer der schillerndsten Göttinnen des Altertums, Inanna, wie sie auf Sumerisch hieß, oder Akkadisch, Ishtar. Sie war die Göttin der Liebe und des Krieges. Zugegeben, es ist eine traumhafte Vorstellung, dass auch die achteckige Grabgrube aus Bad Dürrenberg einen Stern symbolisieren sollte. Waren also Frau und Kind in den abgedichteten Weidenkorb wie in ein Boot gesetzt, um zu den Sternen zu reisen? Doch wir fürchten, das ist eher zweifelhafte Poesie als Archäologie. Das Grab ist ein Mysterium.